Ihr sagt, ihr zerstört den Staat. Ein Befehl kommt aus eurem Mund, gehört von Horde Betrunkener. Ihr verdient an deren Geld, jetzt verlieren immer wir. Es gibt keine Millionen, keiner schreit es raus. Jetzt verlieren nur noch wir. Ihr macht euch nur lächerlich, euch glauben nur die Kinder. Macht bei der Politik Versäufer. Leben ist anders, aber härter. Ab jetzt verlieren immer wir. Es gibt keine Millionen, keiner schreit es raus. Ab jetzt verlieren nur noch wir. Jugend bekämpft sich selbst. Keine Einheit, keine Front. Hey Mann, zeig ihn, wer du bist. Stirb allein und nicht für sie. Ab jetzt verlieren immer wir. Es gibt keine Millionen, keine schreit es raus.